1965. Ende der Ära Adenauer. 1965 ist ein Jahr des Übergangs. In der Bundesrepublik Deutschland nähert sich die restaurative Phase der Nachkriegszeit ihrem Abschluss. Die CDU, die seit 1949 unangefochten als stärkste Partei den Regierungschef stellt, kann sich auch bei der Bundestagswahl im September noch einmal mit Ludwig Erhard als Kanzler behaupten. Dennoch bahnt sich das Ende der christdemokratischen Ära an. Die Adenauerzeit hat die Westintegration der Bundesrepublik bewerkstelligt, das Wirtschaftswunder auf den Weg gebracht und Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen integriert. Der Nachfolger Adenauers, Erhard, regiert aber zu einer Zeit, in der sich das Selbstverständnis des jungen Staates verändert, in der sich aber auch erstmals wirtschaftliche Schwierigkeiten abzeichnen. Damit ändern sich für viele Bürger die Vorzeichen. Das in den 1950er Jahren entwickelte politische und gesellschaftliche Selbstverständnis der Bundesrepublik wandelt sich und die SPD erscheint vielen erstmals wählbar. Was sonst noch geschieht? 1965 nimmt der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen den USA und dem kommunistischen Nordvietnam kriegerische Konturen an. Am 8. März landen erstmals reguläre US-Kampftruppen im Land. Die Auseinandersetzung zieht sich bis 1975 hin und fordert Millionen Todesopfer. Auch in Deutschland kommt es in den 60er Jahren zu zahlreichen Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Vollbeschäftigung und Arbeitskräftemangel kennzeichnen 1965 die Situation auf dem Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik. Das Fehlen von Arbeitskräften führt sogar zu einem leichten Absinken der Steigerungsrate des realen Bruttosozialprodukts im Vergleich mit dem Vorjahr. Zunehmend erobern sich Großrechner neue Anwendungsgebiete im alltagsnahen Bereichen. Erstmals ermitteln Computer schon vor der Bundestagswahl nach demoskopischen Umfragen von repräsentativen Personengruppen Prognosen zum Wahlausgang. Am Wahlabend selbst wird das Wahlergebnis schon vor der Auszählung aller Wahlkreise durch Hochrechnung der Stimmverteilung aus ausgewählten Stimmbezirken mit großer Genauigkeit errechnet. Mehr als eine Randnotiz. Am 26. November 1965 führt der Künstler Josef Beuys in Düsseldorf seine Aktion »Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt« auf. Die Performance mit dem sprechenden Titel geht als Schlüsselwerk und ironisiert das Erklären der Kunst, indem ein toter Hase der Adressat ist und Beuys Zwischengespräch vom Publikum nicht gehört werden kann. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.